Karl hat die Ernte der Schlachten eingebracht. Auf dem Reichstag von Paderborn 799 darf er sich als Schiedsrichter des Abendlandes fühlen. Er hat die Streitigkeiten englischer Teilfürsten geschlichtet, die Huldigung des Königs von Asturien empfangen. Der Papst, der in Rom überfallen, misshandelt und gefangen gehalten worden war, ist hilfeflehend auf dem Reichstag erschienen. Der Herzog von Spoleto hat ihm auf der Flucht Aufnahme gewährt, aber nur Karl kann ihn wieder nach Rom zurückführen. Auch erscheint aus weitester Ferne die Gesandtschaft des mächtigen Harun al-Raschid aus Bagdad, um dem Frankenkönig die freundschaftlichen Grüße des Kalifen zu entbieten, ja ihm die Schutzgewalt über die heiligen Stätten zuzugestehen. Dem Papste zu helfen, eilt der König nach Rom. Im November des Jahres 800 in der ewigen Stadt angekommen, führt er Leo III., nachdem sich dieser durch einen Reinigungseid gerechtfertigt, wieder in sein Amt. Kurz darauf, beim Weihnachtsgottesdienste, setzt dem betenden Karl der Papst Leo, wie überliefert wird, überraschend eine Krone auf, worauf ihn die Geistlichen und die Römer als Kaiser und Augustus mit einer Huldigungslitanei begrüßen. Der Papst aber huldigt ihn auf den Knien. Wie Karls Biograf Einhard versichert, wird der Kaiser überrascht. Er habe erklärt, er würde an jenem Tage trotz des hohen Festes die Kirche nicht betreten haben, wenn ihm die Absicht des Papstes vorher bekannt gewesen wäre. Andererseits ist eine völlige Überraschung kaum denkbar. Die Umgebung Karls, in der sich Männer wie der Angelsachse Alcuin befanden, wohl auch er selbst, mögen den Gedanken der Kaiserkrönung erwogen haben, der ja auch auf der bonifazischen Linie lag und auch der Idee des Gottesstaates des Augustinus von Hippo, den Karl durch Alcuin kannte, aus dem er sich gerne vorlesen ließ, entsprach. Ein Haupt über der geeinigten Christenheit, ein Reich des Glaubens und der Gerechtigkeit. An eine Legitimierung seiner Machtstellung Byzanz gegenüber hat der Franke wohl kaum gedacht. Für einen Herrscher, der die Besieger Ostroms, die Langobarden, überwunden, dem der Papst als dem Schutzherrn von Rom fast Untertanen gehorsam entgegenbrachte, kam dies nicht in Frage. Gut begreiflich aber ist es, dass dem Kaiser die plötzliche Krönung durch den Papst peinlich gewesen. Das Kaisertum konnte so als eine Gabe des Papstes erscheinen. Die Krönung war dann geradezu eine Umkehr der Lage, war doch der Papst vor dem Weihnachtsfeste noch ein schwerer Vergehen beschuldigter und der Kaiser hatte ihm in einer unangenehmen Lage Hilfe geleistet. Nun aber hat derselbe Papst Karl vor aller Welt die gewaltigste Würde des Abendlandes, die so lang geschlummert, durch die Krönung verliehen. Leo mag irgendwie Kenntnis erhalten haben, dass Karl sich in Rom die Kaiserkrone aufs Haupt setzen wollte. Er kommt zuvor und vermag das Ganze in einen Triumph Roms und in einen fortzeugenden römischen Anspruch zu verwandeln. Zunächst allerdings ist davon nichts zu verspüren, aber das ist stets das Geheimnis solcher Wirkungen. Karl wird fortan ganz besonders auf seiner Hut gewesen sein. Er behauptet seine starke Stellung, denn er hat wirklich, wie Alcuin von ihm sagt, das geistliche und das weltliche Schwert in seiner Hand. Wenn aber einmal ein schwacher Frankenherrscher die Kaiserkrone tragen wird, werden nicht die Ansprüche des Papsttums ins Ungemessene wachsen, um die weltliche Gewalt zu überschatten? Hier ist Saat dem Erdreich anvertraut worden, aus der Unheilsernte schoss, für das fränkische wie für das deutsche Kaisertum. Nach der Kaiserkrönung erstrebt Karl die Anerkennung durch Byzanz. Hat er sie als gleichberechtigter Kollege des oströmischen Kaisers empfangen, dann kann er über den päpstlichen Akt der Krönung hinwegsehen. Er soll erwogen haben, sich mit der griechischen Kaiserin Irene zu vermählen, mit ihr seine fünfte Ehe einzugehen. Es ist nichts daraus geworden und schließlich erreicht Karl auch anders die Anerkennung durch das griechische Kaisertum. Aber bis dahin, bis 812, sind doch etwas ruhige Zeiten gewesen, denn der Kaiser, wer kann ihm das verdenken, ist nach den endlosen Feldzügen ruhebedürftig geworden. Nach der Besiegung der Sachsen und der Kaiserkrönung, diesen beiden bedeutungsvollsten und fortzeugendsten Momenten in der Geschichte Karls des Großen, ist das Gefüge des Reiches nach außen hin gerundet. Die Folgezeit gilt nur noch dem Schutz der Grenzen und dem Ausbau der inneren Verwaltung. Karl errichtet überall dort, wo die Grenzen am strittigsten sind, wo am meisten fremde Völkerschaften gegen empfindliche Stellen des Reiches anprallen können, eigene Verwaltungsgebiete, die nicht der gewöhnlichen Grafengewalt unterstehen, sondern als Marken von Markgrafen geleitet werden, die mit weit größerer Verantwortung auch eine größere Machtvollkommenheit besitzen als die Binnengrafen im Reiche. Sie dürfen selbstständig den Heerbann aufbieten und erhalten auch eine größere Anzahl von fränkischen Vasallen zur Verteidigung des Landes zugeteilt. So entstehen die Marken. Die spanische mit Barcelona, die dänische zwischen Eider und Schlei, die sächsische zwischen Elbe und Kiel gegen die Abotriten, die thüringische oder sorbische gegen die Sorben an der Saale, die fränkische im Nordgau gegen die Tschechen. Das Land zwischen Wienerwald und der Enz wird als Ostmark ebenfalls einem Markgrafen unterstellt. Pannonische Grafschaften breiten sich noch vor ihr aus. Neben die Sicherung der Landesgrenzen, die den Greisen Karl etwa noch 810 zu einem kriegerischen Zusammenstoß mit dem dänischen König Gottfried führt, tritt die Sorge um die Küsten. Auf ihren leichten, raschen Fahrzeugen greifen seit 799 Wikingerscharen immer kecker die fränkischen Gestade an, im Atlantischen Ozean wie im Gestade des Mittelländischen Meeres. Einmal bei Marseille geradezu vor den Augen des großen Kaisers. Bei diesem Umsichgreifen der Piraten muss er mit der größten Sorge an die Zukunft denken. So lässt der Kaiser an seinem Lebensabend eine starke Flotte erbauen, sicherlich ein schwerer Entschluss, denn die Franken sind bis dahin immer ein Binnenvolk gewesen. Verfügt Karl aber erst über eine Flotte, dann kann er sich im Süden anders als jetzt durchsetzen, dann kann er auch dem Dänenkönig seine ewigen Feindseligkeiten anders als bis jetzt heimzahlen. Dann kann er ihm in seine Inselwelt nachfolgen und dann wird der Zauber rasch beendet sein. Dann! Ja, welch neuer Umkreis von Aufgaben taucht mit diesem Dann auf? Aufgaben ganz anderer Art, als sie bisher der Kaiser zu lösen gehabt. Eine neue Welt muss vor dem alternden Manne aufgestiegen sein, ähnlich wie einst vor dem altgewordenen Bismarck, als er den Hamburger Hafen besuchte. Karl lässt die Flotte mit all seiner Energie fördern. Ausgefahren ist sie niemals. Und Dänemark ist von ihm nicht mehr erobert worden. Karl ist vorher gestorben und sein Nachfolger hat nicht entferntest die Tatkraft besessen, diese Waffe schlagfertig zu gestalten. Eines Tages werden die fränkischen Küsten eine sichere Beute der Normannen sein.